Deswegen sagt die nächste Antwort: Der Bischof ist in seiner eigenen Diözese der rechtmäßige Hirte, der Vater, der Lehrer, der Vorgesetzte aller, sowohl geistlichen als auch weltlichen Gläubigen, die zu seiner Diözese gehören. Also der eigentliche Hirte für die ganze Diözese und für alle, die da sich aufhalten, davon abhängen, ist der Bischof. Der Hirte seiner Diözese und einzige Hirte im vollen Sinn für die ganze Diözese.